Erster ein Lied von Asa für den Musikmeister. Zweiter, wir danken dir, Gott. Wir danken dir sehr. Wir erzählen von deinen Wundern. Dritter, Gott sagt, ich wähle die richtige Zeit. Dann richte ich alle Menschen gerecht. Vierter, die Erde und die Menschen zittern. Aber ich halte die Erde fest. Fünfter, ich sage zu den stolzen Leuten, seid nicht stolz. Seid nicht böse gegen Gott. Sechster, seid nicht so stolz. Sagt keine bösen Worte gegen Gott. Siebte, Hilfe kommt nicht aus dem Osten oder Westen. Hilfe kommt nicht aus der Wüste. Achter, Gott allein ist der Richter. Er macht einen Menschen klein. Er macht einen anderen groß. Neunter, Gott hat einen Becher in der Hand. Darin ist Wein. Alle bösen Menschen trinken ihn. Zehnter, ich freue mich für immer. Ich singe Lieder für den Gott von Jakob. Elfter, Gott nimmt den bösen Menschen die Macht. Er gibt den guten Menschen Kraft.